die Band 21 ist die Ellis Island aus Hamm. Vier Spieler, Heinz Manskersting, 20 am Schlagzeug, Kelly Schimanski, 21 Solo-Gitarre, Uli Leicht, 19 Rhythmusgitarre, Rainer Hünecke, 17 Bassgitarre. In dieser Zusammenstellung besteht die Band seit November 1971 und gibt als Stilrichtung an Gesang und melodisch betonte Richtung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den Ellis Island aus Hamm. Thank you. takes her to home. Never wanted such a life, without strength and without gold. Everybody going their own way, that is not the solution for the life. Come on together, be some happy, and fighting for your life. Vielen Dank.